きますか。 20.29 Uhr, HR3 Radioservice. Sperrung der Bundesstraße 43 zwischen Kelsterbach und Kreisel unter Schweinstiege in Fahrtrichtung Frankfurt wegen Bauarbeiten. Die Umleitung ist beschildert. In Hessen gebietsweise Straßenglätte durch überfrierende Nässe. In den Höhenlagen von Eifel, Hunsrück und Westerwald gebietsweise Behinderungen durch Schnee und Eisglätte. HR3 wünscht gute Fahrt. Der Sven Feeth ist übrigens heute Abend in der alten Gießerei in Heilbronn und hier in der HR3 Club Night an den Turntables aus dem Dorian Gray und der Box DJ T. Late Night mit DJ T vom Groove-Magazin aus der Box in Torian Gray. Wenn ihr Fragen zu den Platten habt, dann wählt bitte die 15569. We'll be right back. ich wollte euch noch eine kleine Fete ans Herz legen. Am 21. Dezember feiern wir mit dem Groove-Magazin 7 Jahre. Bestehen in der Box plus Café Fundus, also auf 2 Dancefloors. Mit dabei sein werden DJ Hell, DJ Herbert, Yannick, Gruber Klein, C-Bass und meine Wenigkeit DJ T. Also am 21. Dezember in der Box. Ich hoffe, dass es wieder genauso gut wird wie letztes Jahr. Deep down in the jungle, beat the drums. Thank you. Deep in the jungle. Genau, 22 Uhr, HR3 Radioservice. Sperrung der Bundesstraße 43 zwischen Kelsterbach und Kreisel unter Schweinstieg in Fahrtrichtung Frankfurt wegen Bauarbeiten. Die Umleitung ist beschildert. In Hessen gebietsweise Straßenglätte durch überfrierende Nässe. In den Höhenlagen von Eifel, Hunsrück und Westerwald gebietsweise Behinderungen durch Schnee und Eisglätte. Heute wird das Frankfurter Dorian Gray, die Flughafendiskothek 18, genauso wenig wie die gleichnamige Romanfigur bei Oscar Wilde, hat das Dorian Gray nichts von seinem Glanz verloren. Große Party, wie gesagt, heute im Dorian Gray, und vom Dorian Gray haben wir hier in der HR3 Club Night den DJ T, der später auch noch im Gray auflegen wird. Also, have fun!

Asset. Tausend Dank.